In Zusammenhang damit, dass in Südkorea zum Tod vom Amerikaner Won Bier ein Anti-DEFA-Theater für die sogenannte Repatriierung der Gefangenen inszeniert wird, beantwortete der Sprecher des Konsultativrates für nationale Aussöhnung am 23. Juni die Frage des Reporters der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: In jüngster Zeit wurde der Amerikaner Won Bier, der wegen der feindseligen Handlung gegen die TVJK im Gericht zu Zuchthaus verurteilt worden war und im Gefängnis saß, durch eine humanitäre Maßnahme der TVJK in die USA repatriiert. Doch nach der Repatriierung ist er während der medizinischen Betreuung ums Leben gekommen. Aus diesem Anlass wird heute in Südkorea eine tollwütige Konfrontationskampagne geführt. Die konservativen Oppositionsparteien wie die Partei für freies Südkorea und die konservativen Medien reden wie gewartet von der schrecklichen Missetat, der unmenschlichen Folterung und der harten Verurteilung. Am 22. Juni beriefen einige Parlamentarier der Regierungs- und der Oppositionsparteien im südkoreanischen Parlament eine Pressekonferenz ein und brachten eine Resolution ein, die die Klärung der Verantwortlichkeit durch Völkergemeinschaft verlangt und die Menschenrechtsverletzung durch den Norden verurteilt. So inszenierten sie ein niederträchtiges Kasperlspiel. Sogar der südkoreanische Präsident richtete an die USA ein Beileid-Telegramm und sprach beim Interview mit dem US-amerikanischen Sender CBS arrogant von einer ungerechten und grausamen Behandlung und einer wichtigen Verantwortung. Die zuständigen Organe der TVJK behandeln die Verbrecher gegen die TVJK von A bis Z nach den einheimischen Gesetzen und den internationalen Normen, was auch bei Won Bier keine Ausnahme machte. Es ist schon durch diejenigen, die einst durch die feindseligen Handlungen gegen die TVJK gerichtlich bestraft worden waren und im Gefängnis saßen und schließlich durch die humanitären Maßnahmen der TVJK in die USA repatriiert wurden, wohl bekannt. Völlig absurd ist es hierbei, dass die südkoreanischen Beamten aus Anlass diesmaliger tragischer Sache die sogenannte Repatriierung der Gefangenen lautstark propagieren. Die Sprecher des Außenministeriums und des Vereinigungsministeriums Südkoreas behaupten völlig absurd, sie verlangen die sofortige Repatriierung der südkoreanischen Bürger, die im Norden gefangen gehalten seien. Sie machen sich große Sorge um ihre Gesundheit. Sie werden sich dauerhaft um ihre Repatriierung bemühen. Zum Tod von Won Bier reden die südkoreanischen Beamten lauthals von der Repatriierung der Verbrecher, die bei extremen Verbrechen gegen die TVJK verhaftet und dafür schwer bestraft wurden. Das ist ja völlig absurd und unverschämt. Diese Verbrecher nahmen auf Anordnungen der USA und des südkoreanischen Geheimdienstes an der Verschwörung für den Umsturz der TVJK teil, gestanden ihre großen Verbrechen und wurden nach dem Gesetz der TVJK hart verurteilt. Bevor die südkoreanische Regierung die TVJK kritisiert, sollte sie sich zuerst für ihre Verbrechen, diese Schurken dazu aufgehetzt zu haben, aufrichtig entschuldigen. Wenn sich die südkoreanischen Machthaber wirklich für Humanität interessieren, sollten sie zuerst 12 TVJK-Bürgerinnen, die sie am hellen Tage nach Südkorea zwangsweise entführt hatten, und Frau Kim Yoon-hee unverzüglich zurückschicken. Wie die TVJK bereits mehrmals bekräftigt hat, können alle humanitären Zusammenarbeiten zwischen Nord und Süd nicht zustande kommen, bevor die Frage der Heimkehr der TVJK-Bürgerinnen gelöst wird. Die TVJK mahnte erneut die südkoreanische Regierung dazu, sich in die Angelegenheit zwischen der TVJK und den USA nicht einzumischen und den proamerikanischen sklavischen Charakter und die böse Gewohnheit loszuwerden. Obwohl die südkoreanischen Behörden ihrerseits von Gefangenhaltung und Repatriierung lauthals reden, können sie ihren wahren inhumanen Charakter keinesfalls verbergen. Darüber sollen sie Bescheid wissen und alle TVJK-Bürgerinnen und Bürger, die sie ungerechter und zwangsweise gefangen halten und unterdrücken, sofort in die Heimat zurückschicken.